Erster Atalia sieht, dass ihr Sohn tot ist. Sie tötet fast alle Kinder vom König. Zweiter aber Joseba rettet ein Kind. Das Kind heißt Jos. Sie versteckt ihn in einem Zimmer. So stirbt Jos nicht. Dritter Jos bleibt 6 Jahre im Tempel. Er versteckt sich dort. Atalia ist in dieser Zeit die Königin. Vierter nach 7 Jahren ruft Jojada die Soldaten. Er zeigt ihnen den Sohn vom König. Sie machen einen Plan. Fünfter Jojada gibt Befehle. Ein Teil der Soldaten bewacht den Palast. Sechster andere Soldaten bewachen die Tore. Alle müssen gut aufpassen. Siebter zwei Gruppen von Soldaten bewachen den König im Tempel. Achter die Soldaten stehen um den König herum. Sie haben Waffen. Niemand darf dem König schaden. Neunter die Soldaten machen alles so, wie Jojada sagt. Sie kommen zum Priester Jojada. Zehnter der Priester gibt den Soldaten Waffen. Diese Waffen gehörten früher König David. Elfter die Soldaten stehen überall im Tempel. Sie schützen den König von allen Seiten. Zwölfter dann bringt Jojada den jungen Jos heraus. Er setzt ihm eine Krone auf. Alle rufen, es lebe der König. 13. Atalia hört den Lärm. Sie läuft schnell zum Tempel. 14. Sie sieht den neuen König. Alle Leute freuen sich und machen Musik. Atalia schreit, das ist ein böser Plan. 15. Jojada sagt zu den Soldaten, bringt Atalia hinaus. Tötet sie nicht im Tempel. 16. Die Soldaten nehmen Atalia fest. Sie bringen sie zum Palast. Dort wird sie getötet. 17. Jojada macht ein Versprechen. Der König und das Volk gehören nun Gott. Alle wollen zusammenhalten. 18. Das Volk zerstört das Haus von Baal. Sie machen alles kaputt. Jojada stellt Wachen vor Gottes Tempel. 19. Die Soldaten bringen den König zum Palast. Jos setzt sich auf den Thron. 20. Alle Menschen im Land sind froh. Die Stadt ist nun ruhig. Atalia ist tot.